بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beginnt im Namen Allahs, Allahs Barmherzigkeit und von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Meine Geschwister, heute machen wir inshallah ta'ala weiter mit dem 45. Unterricht, und zwar mit dem neuen Kapitel Ariyah, auf Deutsch Verleihung. Das Wort Ariyah mit Shadda oder auch ohne Shadda, man kann auch sagen Ariyah oder auf Arabisch auch I'ara. Alles kommt vom arabischen Wort A'ara und A'ara bedeutet verleihen. Und drei Begriffe, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. Wir haben einmal den Mu'ir, das ist der Verleihende. Dann haben wir den Ausleiher, den Leihenden, das ist der Musta'ir. Und dann haben wir das Verliehene, das ist Al-Mu'ar. Bei Definition verstehen wir unter Ariyah jemandem die Manfa'a, den Nutzen eines Objektes, der nach dem Gebrauch erhalten bleibt. Das heißt, eines Objektes, das nach dem Gebrauch erhalten bleibt, ohne Gegenleistung zur Verfügung zu stellen. Ohne Gegenleistung zur Verfügung zu stellen. Und das heißt also, im Gegensatz zum Ijara-Vertrag bekommt man dafür kein Geld. Beispiel dafür wäre eben das Ausleihen eines Tellers oder eines Stiftes. Also sollte man nämlich jemandem etwas zur Verfügung stellen ohne Gegenleistung, wobei das Objekt nach Gebrauch nicht mehr vorhanden ist, wie Brot zum Beispiel, weil das nach dem Gebrauch ist das Brot gegessen worden, dann war das ein Hibba-Vertrag oder ein Hadiya-Vertrag, das heißt eine Schenkung und war keine Ariyah. Das ist praktisch der Unterschied zwischen I'ara oder Ariyah auf der einen Seite und Hibba-Verträge auf der anderen Seite. Andere Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, definieren die Ariyah als die kostenlose Übereignung eines Nutzens. Tamlik. Und das ist wichtig. Das heißt, sie sagen, der Leihende, der Musta'ir, aber jetzt nennen wir ihn Musta'ir, ist Eigentümer oder Besitzer des Nutzens, der Manfa'a. Und andere widersprechen und sagen, nein, es geht hier um die zeitlich begrenzte Übereignung eines Nutzens ohne Gegenleistung. Und daraus ergibt sich eben ein Unterschied, ob ich jemandem sage, ihm gehört diese Manfa'a in dieser Zeit oder ob er das nur lediglich benutzen darf in dieser Zeit. Der Unterschied ergibt sich daraus, ob man es weiterverleihen darf oder nicht. Gehört einem die Manfa'a, dann darf man weiterverleihen. Gehört einem Manfa'a nicht, sondern man hat nur die Erlaubnis bekommen, es zu verwenden für eine bestimmte Zeit oder unbestimmt, bis der Vertrag aufgelöst wird, aber ohne Gegenleistung, dann darf man diesen Fall nicht weiterverleihen. Und das ist auch die richtigere und die stärkere Ansicht unter den Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Und ein Beweis dafür ist der folgende Hadith. Und zwar Safwan ibn Umayyah berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam von ihm am Tag von Hunayn Panzerhemden ausgeliehen hat. Da sagte er zu ihm, Muhammad, nimmst du es einfach so weg? Da sagte er, nein, vielmehr ist es eine garantierte Ausleihe. Die Gelehrten sagen, wenn es hier um eine Übereignung ginge, dann hätte man das zeitlich eingrenzen müssen. Was aber hier nicht der Fall ist. Ja? Das heißt also, wenn Übereignung ist Tamlik, ich gebe jemandem, das ihm gehört, dann ist die Frage, wie lange gehört es ihm? Aber wenn ich ihm das nur erlaube zu nutzen, dann habe ich sowieso jederzeit das Recht, es einzufordern. Versteht ihr? Das heißt, wenn ich jemandem sage, dir gehört das jetzt, aber es ist nur auf Zeit, da muss ich doch sagen, wie lange. Aber wenn ich ihm sage, du darfst es benutzen, es bleibt aber mein Eigentum, dann habe ich ja das Recht, jederzeit das Eigentum zurückzufahren. Deswegen sagen sie, ist dieser Hadith, weil eben keine zeitliche Einschränkung erwähnt wurde, ein Beweis, dass es hier nicht um Tamlik geht, sondern einfach darum, dass er es zeitweise benutzen darf. Dass er die bloße Erlaubnis hat, die Manfa'a davon von der Manfa'a dieses Objektes zu profitieren. Die Gesetzlichkeit der Arya finden wir im Koran Karim, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat diejenigen Menschen gescholten, die sich weigern, eine Hilfe zu leisten. Al-Ma'un, Allah sagte Azza wa Jal, sinngemäß übersetzt, wehe nun den Beten, denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten, denjenigen, die aber nur gesehen werden wollen und die Ma'un verweigern. Ma'un ist eben die Hilfeleistung. Dazu gehört, dass man einen Teller verleiht, ein Besteck, Töpfe verleiht. Und so haben das auch eben das Ibn Abbas ausgelegt. Und das sind alles Gegenstände, die nach Gebrauch noch vorhanden sind. Ja. Und auch der Prophet ﷺ hat ja Panzerhemden geliehen. Und auch eine berühmte Frau von den Banu Makhzum, von dem Stamm der Banu Makhzum, sie hat pflegte Sachen auszuleihen und nachher zu leugnen, dass sie sie verliehen hat. Und da hat der Prophet ﷺ angeordnet, dass ihre Hand abgeschnitten werde, weil es eine Form von Sariqa ist, eine Form von Diebstahl ist. Aber entscheidend ist, dass sie geliehen hat zur Zeit des Propheten ﷺ und das bekannt war, es ist, beweist die Gesetzlichkeit. Außerdem sind sich die Gelehrten rahimahullah auch über die Gesetzigkeit einig. Der Hukm davon ist, dass das Ausleihen grundsätzlich eine gute Tat ist. Insofern ist es richtigerweise nicht Mubah, sondern Mandub. Und Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, drei Leute wird Allah am Tag der Auferstehung weder ansprechen noch anschauen. Jemand, der auf eine Ware schwört, indem er sagt, dass er dafür mehr bezahlt hat, als der Kunde ihm geben will. Das heißt, er sagt, Wallahi, ich habe für diese Ware so und so viel Euro bezahlt, damit der Kunde ihm mehr gibt, aber es stimmt nicht. Wobei er lügt, so heißt es im Hadith, wobei er lügt. Zweitens, jemand, der nach dem Nachmittagsgebet schwört und dabei lügt, um dadurch den Besitz eines Muslims an sich zu reißen. Und drittens, jemand, der den Überschuss an Wasser verweigert. Allah wird sagen, heute verweigere ich dir meinen Überschuss, so wie du den Überschuss dessen, was du dir nicht erarbeitet hast, verweigert hast. Insofern, dieser Hadith beweist eindeutig, dass man seinem Bruder zu helfen hat, wenn er etwas braucht. Und Wasser wird verbraucht, aber wenn man einen Brunnen hat, in dem Wasser ist, dann wird ja der Brunnen nicht verbraucht, nur weil man etwas Wasser abgegeben hat. Und vergleichbar ist es eben mit dem Teller. Der Teller wird nicht, der wird zwar abgenutzt, aber wird immer nicht verbraucht. Und deswegen kann man ihn immer noch benutzen. Und natürlich kann die Arya auch Pflicht sein, Wajib sein, wenn es um das Retten einer verletzlichen Seele geht. Jemand ist am Ertrinken und man muss einem anderen einen Rettungsring leihen. Dann ist das eben sogar Wajib und hat man nicht das Recht, das zu verweigern. Insofern kann es sogar Pflicht sein, denn das Erretten des Lebens eines Menschen ist Wajib. Und eine Regel laut dem Arabischen, im Fiqh meine ich, ma la yatimul wajibu illa bihi fahu wajib. Das heißt, alles, wovon die Erfüllung einer Pflicht abhängt, ist ebenfalls Pflicht. Ja, und wenn man eben das Leben einer Person erleichtert, ist es Mandub. Wenn man es rettet, dann ist es Wajib. Ja. Auch der Prophet ﷺ sagt in einem Hadith, Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsan, O muslimische Frauen, keine Nachbarin soll ein Geschenk für ihre Nachbarin gering schätzen, selbst wenn es sich um ein Stück Knochen eines Schafes mit wenig Fleisch handelt. Also, auch wenn es etwas, auch wenn es nichts Besonderes sein mag, dass du jemandem einen Teller leist oder ein Glas leist oder ein, was auch immer, ein Besteck leist, so ist es bei Allah subhanahu wa ta'ala, kann es etwas sehr Wertvolles sein. Iara kann auch verboten sein, indem man jemand etwas ausleiht, von dem man weiß, dass er damit Verbotenes begeht. Man leiht seinem Freund ein Auto, obwohl man weiß, dass der Vater dieses Freundes das nicht erlaubt hat. Dann ist es eben verboten und haram, denn die Mittel erhalten denselben Hukm wie ihre Ziele. Al-Wasailu ta'khudhu hukma maqasidiha. Naam. Und die Säulen der I'ara-Vertrages sind vier. Wir haben den Musta'ir, den Ausleiher, den Mu'ir, den Verleiher, den Mu'ar, das Verliehene, das Mu'ar, das Verliehene und die Sira, der Ausdruck, der wieder aus Ijab und Qabul besteht, wie aus jedem einzelnen Vertrag, wie bei jedem Vertrag. Was darf man verleihen, was darf man nicht verleihen? Grundsätzlich darf man alles verleihen, das einen Mubah-Nutzen hat, das einen Mubah-Manfa'a hat. Grundsätzlich alles, außer bestimmte Dinge, wie zum Beispiel die eigene Ehefrau. Es gibt einen Nutzen in der Ehefrau, einen Manfa'a, wie zum Beispiel, dass sie Kinder gebären kann. Aber es ist haram, diese Manfa'a anderen zu verleihen. Und deswegen ist es verboten, dass man eben die nicht befruchtete Eizelle eines, dass man die eine Frau benutzt als Leihmutter, als Gebärmutter für einen anderen, für einen fremden Mann. Könnte jemand sagen, das ist meine Frau, ich kann mit ihr Kinder zeugen, aber diesen Nutzen gebe ich jemand anderes. Egal, ob er dann mit ihr verkehrt, was Sinna wäre, oder ob man ihre Gebärmutter nur benutzt, um die befruchtete Eizelle eines anderen Ehepaars auszutragen, weil die Frau zum Beispiel keine Gebärmutter hat. All diese Sachen sind verboten und daraus ergibt sich, dass Schamteile von Leuten gesehen werden, nicht gesehen werden dürfen, dass Dinge in Geschlechtsorgane eingeführt werden, dass Geschlechtsteile berührt werden. Und all diese Sachen sind in diesem Zusammenhang nicht erlaubt. Wallahu a'lam. Früher gab es Sklaven und da hat sich dann die Frage ergeben, darf man seinen muslimischen Sklaven einem Kafir ausleihen? Das ist auch ebenfalls verboten, da der Muslim dadurch erniedrigt wird. Allah azza wa jalla sagte, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Das heißt, Allah wird den Ungläubigen keine Möglichkeit geben, gegen die Gläubigen vorzugehen. Deswegen ist es nicht erlaubt, dass hier diesen Fall verliehen wird. Das Gleiche gilt, das sind alles, wie gesagt, Beispiele, was sich daraus Verbotenes ergeben kann. Na, also wenn das Ziel verboten ist, dann ist natürlich auch die I'ara dafür verboten, oder die Ariyah dafür verboten. Zum Beispiel ein Jagdtier einem Muhrim leihen. Ein Muhrim, der im Weihzustand, also eine Hajj oder Umrah ist, darf bekanntlich nicht jagen. Zu den neun Verboten gehört, dass er nicht jagen darf. As-Sayd. Und deswegen darf man auch nicht dabei behilflich sein, indem man ihn darauf aufmerksam macht. Ja, deswegen gibt es eine berühmte Geschichte, der Hadith von Abu Qatada radiallahu anhu, berichtet, dass er mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam unterwegs war. Als sie bei einer Stelle auf dem Weg nach Mekka waren, blieb Abu Qatada und seine Freunde und ein paar seiner Freunde, die Muhrim waren, zurück. Er war selbst nicht Muhrim, der Abu Qatada. Die anderen waren Muhrim. Er sah dann einen Wildesel. Sogleich setzte er sich auf sein Pferd. Er verlangte von seinen Freunden, ihm seine Peitsche zu reichen, doch sie weigerten sich. Und das ist die Entscheidung. Sie weigerten sich, ihm die Peitsche zu reichen. Dann verlangte er von ihm seinen Speer, doch sie weigerten sich. Dann nahm er ihn selbst und ging auf den Esel los und tötete ihn. Er und manche Freunde des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam aßen davon, andere weigerten sich. Als sie beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam waren, fragten sie ihn darüber und er sagte, das ist eine Speise, die Allah der Erhabene euch gegeben hat. Eine andere Überlieferung fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat jemand ihn dazu aufgefordert, ihn anzugreifen oder auf ihn gezeigt? Sie sagten nein. Da sagt er, dann esst ruhig, was von seinem Fleisch noch übrig ist. Ja, also es ist eindeutig, dass diese Unterstützung beim Haram, Haram ist. Dasselbe gilt, wenn das Tier extra für den Muhrim gejagt worden ist. Denn in einer Überlieferung von As-Sa'b ibn Jathama oder Jathama hat er Folgendes gesagt. Also Jathama heißt er. As-Sa'b ibn Jathama al-Laythi. Er hat einmal dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam einen Wildesel geschenkt, als er gerade an einer Ortschaft war, Abwa oder Waddan, wie dem auch sei. Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm zurückgegeben. Als er seinen Gesichtsausdruck sah, der Mann war natürlich enttäuscht, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir haben ihn dir nur zurückgegeben, weil wir im Ihram sind. Früher, als es auch Sklaven und Sklavinnen gab, hat man diese anderen Nachbarn ausgeliehen. Ja? Wie wenn man einen Arbeiter hat, den man seinen Freunden zur Verfügung stellt, dass er ihnen aushilft. Aber in diesem Fall natürlich, wenn es hier zu einer Gefahr kommt, die Gefahr der Fitna, der Sinna besteht, darf man zum Beispiel, durfte man damals seine junge Sklavin nicht verleihen, einem ledigen Mann oder ähnliches, damit es eben nicht zu einer Fitna kommt. In der heutigen Zeit, wenn man ein Dienstmädchen bei sich zu Hause hat, darf man sie nicht einfach verleihen, weil der Vertrag besteht zwischen dem Arbeitnehmer und Arbeitgeber und nicht zwischen dem Arbeitnehmer und dem Nachbarn. Und deswegen, wenn das Dienstmädchen das verweigert, ist es nicht ihre Pflicht. Nicht ihre Pflicht, anderen Leuten auszuhelfen, denen der Arbeitgeber diese Person zur Verfügung stellen möchte. Dazu aufbauend oder dazu gehörend stellt sich die berühmte Thematik, weil die eben im Hadith extra erwähnt worden ist. Wie sieht es aus mit der Wand des Hauses? Jemand möchte die eigene Wand benutzen, um etwas darin zu befestigen. Dadurch benutzt er automatisch die Wand seines Nachbarn. Da sagte Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, niemand darf seinem Nachbarn verweigern, sein Holz an seiner Wand anzubringen. La yamna' jarun jarahu an yaghriza khashabahu fi jidarih. Da sagte Abu Huraira radiallahu anhu, als er den Hadith weiter überliefert hat, wieso sehe ich euch davon abwenden? Bei Allah, ich werde ihn euch vor Augen halten. Ja? Wortwörtlich, ich werde diesen Hadith zwischen euren Schultern, das heißt unter euch, werfen. Ja, das heißt also, ich werde ihn euch erzählen und vor Augen halten, auch wenn es euch nicht passt. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier die I'ara verpflichtend gemacht. Er hat gesagt, man darf nicht sich weigern. Ja? Und wie schaut es jetzt aus in diesem Zusammenhang, wenn der Eigentümer sein Angebot der Aria wieder zurücknimmt? Ja, das ist natürlich ein Problem, weil in diesem Fall ist es zu einem Nachteil des anderen. In diesem Fall ist es zu einem Nachteil des anderen. Und das ist eine Sache, das heißt, solange dein Bruder das braucht und du das nicht brauchst, den Mu'ar nicht brauchst, sollst du das auch nicht zurücknehmen. Das ziemt sich nicht, denn im Hadith heißt es, Al-A'idu fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qay'ihi. Wer sein Geschenk zurücknimmt, ist wie ein Hund, der sein Erbrochenes wieder schluckt. Gott bewahre. Und natürlich ist eine Aria keine Hibba. Aber gemeint ist hier, dass es doch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Dingen gibt. Und deswegen, solange man seine Aria nicht braucht und sein Bruder braucht das, dann bekommst du Hasanat dafür. Und deswegen verlange die Sache nicht zurück. Löst man die I'ara auf, grundsätzlich darf der Mu'ir auflösen, wann er möchte, aber führt es zu einem Schaden oder führt es nicht zu einem Schaden? Das kommt darauf an. Grundsätzlich gesehen, wenn der Mu'ir sagt, du kannst einen Monat lang in meiner Wohnung leben, aber nach einer Woche sagt er, tut mir leid, ich brauche die Wohnung doch für mich, dann muss der andere die Wohnung verlassen. Ja? Weil es ist sein Eigentum und er ist nicht verpflichtet, ihm das einen Monat zur Verfügung zu stellen, auch wenn er ihm gesagt hat, ich erlaube dir darin, einen Monat lang zu leben. Aber wenn es zu einem Schaden kommt, wenn es zu einem Schaden käme, dann ist es etwas anderes. Dann kann er das erst auflösen, das heißt, wenn er auf der Straße leben müsste, das wäre ein Problem, das geht nicht. Weil es ja Pflicht ist, seinem muslimischen Bruder zu helfen. Jemand leiht einem anderen sein Schiff und mitten auf dem Ozean sagt er, ich verlasse mein Schiff, möchte es wieder haben. Man muss auch warten, bis er wieder an Land ist. Geht halt nicht anders. Und darauf aufbauend sagen wir, wenn der Nachbar seinen Nagel in die Wand geschlagen hat, dann darf der andere diese Aria nicht auflösen, sondern erst, wenn die Wand zerfallen ist. Ja. Aber wenn der eine die Wand absichtlich zerstört, ist etwas anderes. Wenn also der Wandeigentümer in dessen Wand auf der anderen Seite der Nagel eingeschlagen worden ist, die Wand zerstört, dann bürgt er für das, was dahinter kaputt gegangen ist, wegen seiner Zerstörung. Aber wenn er es von alleine umfällt, bürgt er nicht dafür. Es ist zwar seine Wand, aber er kann nichts dafür, dass es irgendwann mal zerfällt und dahinter vielleicht der Spiegel runterfällt und zerstört wird. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Jemand stellt sein Grundstück als Friedhof zur Verfügung. Tote Menschen werden darin vergraben und irgendwann sagt er, ich möchte jetzt das Grundstück selbst verwenden und beantrage die Verlegung der Toten. Dann sagen wir, das geht nicht. Das geht erst nach manchen Gelehrten, wenn die Leichname zerfallen sind und zur Erde geworden sind. Oder jemand verleiht sein Feld an einen Bauern, bebaut es und noch vor der Ernte sagt er, ich möchte mein Feld wieder zurückhaben. Das ist gemäß der rechtlichen Ansicht nicht gestattet. Das Feld bleibt in der Hand des Bauern, bis die Ernte geerntet worden ist. Sollte es unproblematisch sein, umzupflanzen, kann man umpflanzen, das ist kein Problem. Aber grundsätzlich, wenn es zu einem Schaden des Bauern kommt, dann darf er darauf bestehen, dass dieser ADF-Vertrag bestehen bleibt. Andere Gelehrte lösen das Problem anders und sie sagen, die Adia, wenn sie aufgelöst worden ist, ist eine Ijara für die restliche Zeit. Aber wir haben gesagt, dazu kommt es zu einem Schaden und deswegen bleibt der Bauer Musta'ir und braucht dafür auch nichts bezahlen. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.